macht dir von Tag zu Tag mehr Freude. Deine ganze Kraft für das Ziel einzusetzen. Deine Leistungen zu steigern. Wie arbeite ich mit dieser Kassette? Leg dich bequem auf ein Bett, Sofa oder ähnliches und setz dich auf einen Stuhl. Dabei solltest du darauf achten, dass kein Körperteil sich in einer angespannten Lage befindet. Die Füße sollten leicht gespreizt, die Arme etwas vom Körper entfernt liegen. Es kann natürlich sein, dass du anfangs beim Arbeiten dieser Kassette keine Wirkung verspürst. Du solltest dann auf gar keinen Fall aufhören, sondern weitermachen. Bei vielen stellt sich ein Erfolg erst ein, wenn sie mehrmals mit dieser Kassette gearbeitet haben. Du brauchst keine Angst vor der Hypnose zu haben. Denn wie schon erwähnt, es kann dich niemand gegen deinen Willen und gegen deine Überzeugung hypnotisieren. Auch wenn du dich im hypnotisierten Zustand befindest, wird es keinen Hypnotiseur geben, dem du willenlos ausgeliefert bist. Du befindest dich zwar in Trance, aber dein Unterbewusstsein ist immer wach und schützt dich gegen Suggestionen, die deinen Charakter verletzen. Es können dir nur Suggestionen gegeben werden, die deine Sicherheit und die Sicherheit deines Körpers nicht gefährden. Etwas, was du nicht willst, kann dir auch durch Hypnose nicht aufgezwungen werden. Wir wünschen dir mit dieser Kassette viel Erfolg.